Kapitel 11. Vincent hatte sich selten so nutzlos gefühlt. Tatsächlich hatten Adam und er am Vortag kaum weiterarbeiten können. Sie hatten sich mit lächerlichem Papierkram und Sarah Osietzkas Masterarbeit beschäftigt gehalten und Vincent hatte Karl auf den aktuellen Stand gebracht. Aber er wollte rausgehen, den Mörder dingfest machen, der ja immer noch herumlief, egal ob derjenige was mit den Drogen zu tun hatte oder nicht. Aber nein, sie sollten zusehen und abwarten. Tolle Wurst. Vincent, wurde er am nächsten Morgen prompt, bedeutungsschwanger von Victor an der Tür begrüßt. Vincent kniff seine Nasenwurzel. Bitte gib mir jetzt nicht schon wieder schlechte Nachrichten. Victor presste seine Lippen aufeinander und stand wie eine Eins mit einem Ordner in der Hand vor ihm. Es gibt eine neue Leiche. Victor, ich will keinen neuen Fall anfangen, bevor wir nicht... Es ist kein neuer Fall, platzte sein polnischer Kollege hervor. Milan Günschow wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Der Dozent? Wie bitte? Empörte sich Vincent. Ja, seine Putzfrau hat sich heute Morgen eingelassen und hat ihn tot im Wohnzimmer vorgefunden. Spusi ist auf dem Weg. Vincent brauchte nichts mehr zu sagen. Er machte sofort Kehrtwende, sprang in sein Auto und raste zum Tatort. Auf dem Weg sagte er Adam Bescheid, dass er dorthin kommen sollte. Als Vincent wenig später vor dem hübschen Einfamilienhaus parkte, war Adam schon da. Und auch Gunde Johansen. Vincent sah, wie die beiden sich unterhielten und Adam irgendwie böse, misstrauisch aussah. Hey, meldete er sich nur, als er aus dem Wagen stieg. Adams Gesicht nahm augenblicklich wieder dieses schöne Lächeln an, als er ihn sah, und Vincent wurde direkt ganz warm, trotz der kühlen Außentemperatur. Hey, erwiderte auch Adam in dieser zum Schmelzen tiefen Stimme und kam bestimmt auf Vincent zu, und wenn Vincent es nicht besser gewusst hätte, hätte er gedacht, Adam wolle ihn mit einer Umarmung oder einem Kuss begrüßen. Aber das war natürlich Quatsch. Frau Johansen, grüßte Vincent die Kollegin von der Wasserschutzpolizei knapp. Sie nickte nur. Hat das hier was mit der Studentin zu tun? Fragte sie statt einer Begrüßung. Ich habe gehört, dass es ein weiteres Opfer gibt. Ah, Adam musste es ihr erzählt haben. Das werden wir herausfinden, warf Vincent knapp zurück und zog Adam an seiner Schulter Richtung Haus. Wir müssen dann. Gunde Johansen war offensichtlich unzufrieden darüber, dass sie einfach so stehen gelassen wurde. Hast du ihr das erzählt? Zischte Vincent Adam augenblicklich zu. Nein, raunte Adam vielsagend. Sie war einfach schon da, als ich vor 5 Minuten hier aufgeschlagen bin. Da wusste sie schon von der Leiche. Vincent blieb schlagartig im Türrahmen stehen. Aber woher? Adam presste seine Lippen aufeinander. Hört vielleicht Polizeifunk oder so, tat er ab, und Vincent konnte sofort erkennen, dass dort irgendetwas war, was er ihm nicht erzählte. Finde ich suspekt, warf er noch ein und beobachtete aufmerksam Adams Gesichtszüge, aber der nickte nur nachdenklich. Ist irgendwas? Fragte Vincent sanft. Doch Adam antwortete noch immer nicht und starrte mit leicht zusammengekniffenen Augen vor sich hin. Erst als Vincent seine Frage wiederholte und Adam leicht an der Hand berührte, kehrte er aus seiner Trance zurück. Hm? Ach nee, schon gut. Lass uns reingehen, antwortete Adam und ging auch prompt voraus. Sie kamen nicht weit. Unweit von der Eingangstür waren die kleinen Schildchen der Spurensicherung aufgestellt und am Boden lag ein offensichtlich erschossener Milan Günschow. Vincents Herz machte einen Sprung. Scheiße, sprach Adam es aus. Da brauche ich keine Obduktion, um zu wissen, wie der gestorben ist. Milan Günschow lag auf dem Bauch, sein Kopf mit einem starren Blick zur Seite gedreht. Eine Kugel war ihm scheinbar sauber zwischen seine Augenbrauen geschossen worden. Mehr hatte der Mörder nicht gebraucht. Einer der Kollegen von der Spurensicherung drückte Vincent eine Beweistüte mit Günschows Handy in die Hand. Kurz schaute Vincent zu Adam auf, um zu sehen, wofür sie sich entscheiden würden. Prompt fischte er das Handy aus dem Beutel, hielt es Milan Günschow vor das Gesicht, um es zu entsperren und wischte darauf herum. »Mensch, du hast auch keine Skrupel«, murmelte Adam anerkennend. »Sein Bruder hat ihm auf die Mailbox gesprochen, gestern Abend um 23.49 Uhr«, erklärte Vincent nach einer Weile. »Vielleicht ein Schuldgeständnis? Mach mal an.« Die Nachricht dauerte keine 15 Sekunden. Man hörte nichts außer schneller Atmer, dann etwas, was wie ein Schlucken klang, und dann klickte es in der Leitung und die Nachricht war zu Ende. Vincent nickte unzufrieden. »Das ist kein Schuldgeständnis«, meinte er finster. »Bei dem fällt der Groschen. Der hat begriffen, was hier passiert sein muss.« Adam verschränkte seine Arme. »Also, wusste der, dass jemand seinen Bruder umgebracht hat, oder wie?« »Könnte schon sein«, überlegte Vincent laut. »Oder er war es doch selbst und das sollte irgendwie ein Alibi sein oder so.« »So oder so müssen wir zu Peter Günschow, selbst nur, um ihm zu sagen, dass sein Bruder tot ist.« Gesagt getan, dachte Vincent. Er ließ von Victor nachprüfen, ob der Tote weitere enge Verwandte hatte, die informiert werden müssten, fanden aber tatsächlich nur ihren eigenen Verdächtigen. Als sie wenige Minuten später zum unzähligsten Male auf das Hafengelände rollten, sahen sie Peter Günschow schon von Weitem, wie er an einer Mauer lehnte, bei ihrem Anblick sich aber schnell umdrehte und das Weite suchte. »Herr Günschow«, rief Vincent ihm hinterher. »Was denn?«, pampte der Hafenarbeiter. Vincent atmete tief durch. Er wusste nicht, wie eng sich Milan und Peter Günschow gestanden hatten, aber war es jemals einfach, jemandem die Nachricht vom Mord eines Familienmitglieds zu überbringen? »Ihr Bruder«, begann Vincent zaghaft, »ihr Bruder wurde ermordet. Peter Günschow stand einfach nur da, warf verächtliche Blicke erst auf Adam, dann auf Vincent und dann wieder auf Adam. In seinem Gesicht konnte Vincent keinen Indiz dafür finden, dass ihn diese Nachricht auf irgendeine Weise mitgenommen hatte. Überrascht sie das nicht? Peter Günschow starrte sie noch eine Weile an, bevor er sagte, ich kann jetzt nicht, sich umdrehte und seelenruhig auf einen Gabelstapler zuging. Adam und Vincent sahen einander entsetzt und verwirrt an, bevor sie dem grummeligen Verdächtigen hinterher eilten. Herr Günschow, Herr Günschow, versuchte Adam seine Aufmerksamkeit für sich zu erwecken. Das ist jetzt vielleicht Ihre letzte Gelegenheit, nochmal mit uns zu sprechen. Retten Sie wenigstens sich selbst, sagte Vincent dringend. Danke, aber ich muss jetzt hier weitermachen, erwiderte Günschow gelassen, stieg in das Gefährt und startete den Motor. Adam versuchte mit einer Hand die Tür des Gabelstaplers offen zu halten, Günschow hielt dagegen. Plötzlich klingelte das Handy des Hafenarbeiters, er zog es prompt hervor und spähte auf den Namen. Auch Adam starrte nach unten und sein Gesicht nahm einen Ausdruck von stillem Horror an. Für einen Moment starrten sich die Männer an, bevor Günschow Adam endgültig die Tür aus der Hand riss und davonfuhr. Adam atmete schwer und fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. Vincent erkannte, wie er die Innenseite seines Mundes kaute, etwas, was Adam immer machte, wenn er überlegte oder im Zwiespalt war. »Fuck«, sagte er plötzlich nur und eilte zu ihrem Dienstwagen zurück. »Adam«, rief Vincent und bemühte sich, mit ihm Schritt zu halten. »Adam, was?« Sein eigenes Handy begann zu klingeln. Er wurde langsam verrückt. Blind nahm er den Anruf entgegen und hatte sofort Pavlaks wütende Stimme an seinem Ohr. »Was soll das? Das LKA beobachtet gerade den Hafen und sieht euch dort rumlaufen. Ich hab doch gesagt, ihr sollt euch zurückhalten.« »Ja, Herr Pavlak, wir mussten Günschow aber die Nachricht vom Tod seines Bruders überbringen.« »Na, dann habt ihr das ja jetzt getan und könnt euch zurückziehen«, forderte der Dienststellenchef schroff und legte prompt auf. Vincent wollte sein Handy am liebsten in die Oder werfen. »Das war Pavlak, wir müssen zur Dienststelle der Wasserschutzpolizei fahren. Jetzt.« Vincent hielt in seiner Bewegung inne. Adam stand sichtlich nervös neben ihrem Dienstwagen, trommelte ungeduldig mit den Fingern auf das Dach des Autos und starrte Vincent mit einer Dringlichkeit in den Augen entgegen, die fast schon gruselig war. »Ich hätte vorgeschlagen, dass wir einfach ans andere Ufer fahren und die Machenschaften von dort beobachten. Hier stinkt doch irgendwas ganz gewaltig.« »Vertrau mir bitte, wir müssen zum Wasserschutzrevier«, forderte Adam erneut. »Aber wieso?« »Erklär ich dir später, bitte.« Und weil Vincent Adam nach all der Zeit und nach allem, was zwischen ihnen vorgefallen war, eben doch blind vertraute, besonders seinem Instinkt als Polizist, schwang er sich ohne eine weitere Nachfrage hinter Steuer und fuhr zum Revier. Mit einem Adam auf dem Beifahrersitz, der einem Nervenbündel glich und aus irgendeinem Grund ständig an seiner Dienstwaffe herumfriemelte.